Der Vortrag soll die angekündigten 300 Jahre bewältigen. Das wird ohnehin eine Zeit dauern. Und es ist klar, dass da, gerade weil dieser Dichterstandpunkt, die deutsche Kunst, um die es geht, sehr viel zu Wege gebracht hat, dass da einige, auch große Künstler, einfach nicht erwähnt werden. Die fallen raus. Aus Zeitgründen, zweitens aber auch, weil es ziemlich fad ist, an allen illustren Produzenten immer zu zeigen, dass sie im Prinzip dasselbe machen. Wenn jemand da ist und meint, er wüsste was anderes von einem Dichter oder irgendeiner, der hier vorkommt, irgendein Argument würde irgendjemanden keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, so soll er bitte einsteigen. Oder wenn sonst irgendwas nicht Einleuchtendes gesagt wird, kann man jederzeit diskutieren. Obwohl angekündigt, soll es mit der deutschen Kunst nicht bei den Gottscheds beginnen. Das hat einen sachlichen Grund, weil wenn man sich dessen Haupt- und glaube auch einzigen theoretischen Lehrsatz zu Gemüte führt, der heißt, der Poet wählet sich einen moralischen Lehrsatz, den er seinen Zuschauern auf eine sinnliche Art einprägen will. Dazu ersinnt er sich eine allgemeine Fabel, daraus die Wahrheit eines Satzes erhellet. Und so weiter. Und dann heißt unten, dieses, was er dann gemacht hat, teilet er dann in 5 Stücke ein, die ungefähr gleich groß sind, und ordnet sie so, dass natürlicherweise das Letztere aus dem Vorhergehenden fließt. Man merkt, da kommt die große deutsche Kunst in ihrem Ursprung schon noch ein wenig hölzern daher. Und wenn man das klein macht, läuft man Gefahr, dass man dann erntet Kunststück, bei dem kann es ja jeder. Es wird sich aber zeigen, dass trotz großer Bemühungen in Sachen Theorie und Praxis es viel weiter die Dichter nicht gebracht haben. Der erste große deutsche Dichter, mit dem wir anfangen, Lessing, hat auch ziemlich klein angefangen. Er war ein fleißiger Bibliothekar, hat die Bibel studiert und seine Hauptzeit damit verbracht, die Vorläufer seines Gewerbes zu sortieren, zu kritisieren, gegeneinander abzuwägen, zu beurteilen. Und man muss sagen, auch wenn der Wissensstand der damaligen Zeit so enorm nicht war, eins steht fest, das Wissen seiner Zeit hat der Lessing nicht bereichert. Sein eifriges Befassen mit der Literatur, mit dem Wissensschatz seiner Zeit, wie es ihm schien, hat ihn wesentlich nicht weitergebracht als zu einer Gesamtlehre. Die ist einfach und heißt, der Mensch ist gut, und er kann im Prinzip nur besser werden. Diese Auffassung ist in der Tat sehr schlicht und verkehrt. Sie besteht halt darin, jenseits von allem Tun und Treiben der Menschheit, diesem selbst einen bestimmten Zweck anzusinnen, der gut oder schlecht ist, und von dem zu behaupten, der wäre das, was dieses Tun und Treiben recht eigentlich in Wahrheit bestimmen würde. Es ist zwar unhaltbar, widersprüchlich, insofern als dem Willen, der so überprüft wird, der Maßstab eingeschrieben wird, gedanklich, er sei im Prinzip immer damit befasst, sein Gegenteil zu wollen, nämlich das, was ihm als Pflicht, als Sollen gegenübertritt. Aber dieser Maßstab der moralischen Überprüfung ist ziemlich sattelfest. Gerade weil er sich um nichts kümmert, welche Tat, welches Treiben, welcher Zweck der eigentlich objektiv der Überprüfung unterzogen werden soll, weil er darüber kein Urteil fasst, ist er ziemlich zeitlos, schon vor Generationen, vor Lessing gedacht worden. Insbesondere Pfaffen haben sich an dieser Konstruktion des guten Menschen verdient gemacht. Und auch heute, das weiß man ja, ein Lessing und seine Kollegen genießen, hat diese moralische Grundidee noch jede Menge Ansehen. Lessing nun, wie gesagt, er befasst sich mit diesen Sentenzen von alten Griechen, alten Römern, sortiert sie. Und er findet bei seinem eifrigen Studium dieser Sentenzen eine Stelle, die ihn schwer interessiert. Das ist das erste Zitat. Da hat er so einen Alten vor sich und der reimt Folgendes. Lieb immer Geld und Gut, nur so, dass dein Erbarmen der Arme fühl und flieh die Armut, nicht die Armen. Dieser Mann, der Dichter, der Alte, um den es da geht, der hat sich auch um eine Verbesserung dieses Satzes bemüht. Die steht darunter und heißt, du liebst zwar Geld und Gut, doch so, dass dein Erbarmen der Arme fühlt. Du fliehst die Armut, nicht die Armen. Das hat unseren Lessing zu folgender Stellungnahme inspiriert. Der Unterschied ist klein, und doch ist jenes bei vollkommen eben derselben Wendung nichts als eine kalte, allgemeine Lehre und dieses ein Bild voller Leben und Seele. Jenes ein gereimter Sittenspruch und dieses ein wahres Sinngedicht. Mildtätigkeit, Barmherzigkeit, ja, das ist der Wert, der diesem barocken Dichter am Herzen lag und der vorliegend über die Güte und Klasse des Menschenhandelns entscheiden soll. Der war schon dem Barockdichter so wichtig, dass er zwei Fassungen, eine schöne wie die andere, geschrieben hat. Und der Lessingschen Stellungnahme hierzu ist zunächst mal zweierlei zu entnehmen. Erstens, die Lehre, die moralische Konstruktion, die geht für Lessing ohne Frage vollständig in Ordnung. Zweitens, aus dem Wie des Sagens gewinnt Lessing eine zusätzliche Qualität. Einmal soll dieser Sittenspruch bloß, kalt und allgemein sein, ein andermal ein Bild voller Leben. Das ist bemerkenswert, dass zweimal im Grunde dasselbe gesagt wird. Derselbe Sinn, das entgeht dem Lessing durchaus nicht. Er meint aber, dass wenn man der moralischen Parole »Du sollst barmherzig sein« das dahinterstehende Ausrufezeichen nimmt, wegnimmt, den Imperativ der Sache einfach zum Verschwinden bringt und etwa sagt, da schau her, du bist, dann wäre dem Sittenspruch überhaupt nicht mehr anzumerken, dass er einer ist, dass er eben bloß sowas ist, sondern es erstrahlt ein Bild voller Leben, ein wahrer Sinn, der darüber auch gerade noch schön ist. Dieser Sinn besteht vorliegend schlicht in der Vorstellung, dass jemand tatsächlich so ist, wie er seinem moralischen Ideal nach sein soll. Es ist eine recht einfache Idealisierung der Moral, aber die hat Geschichte, die Geschichte der Kunst inspiriert und zuallererst den Lessing selber, der aus dieser Idealisierung den Entwurf einer Theaterlehre drechselt und diese später verdichtet. Lessing hat erstens in Sittensprüchen dieses Kalibers, in Sentenzen, in Menschenbildern von Gut und Böse, Nächstenliebe und ähnliche Tugendtitel, den Gipfel des Wissens gesehen. Er hat darin tatsächlich etwas entdeckt, was ihm sehr wichtig erschien, dass es mitgeteilt wird. Er war der Auffassung, das ausgerechnet müssten alle wissen, das ausgerechnet könnte man doch gar nicht oft genug sagen. Und er hat hieraus den Stoff einer belehrenden Absicht gezogen. Zweitens hat er sich auf die Idee versteift, im Namen dieses Zusagenden, dieser Lehre, im Namen dieser Botschaft, die jeder hören soll, den in Frage stehenden Sinn auch in ein sinnfälliges, in ein gefälliges Bild zu gießen, auf das er dann, wie er sich ausdrückt, ein wahrer Sinn werde. Seine Idee, die moralische Sentenz, soll vorstellungsmäßig so ausgedrückt werden, dass man gewissermaßen via Nachvollzug des Bildes auf die Seite der Moral gezogen wird. Er hat schwer dafür gesorgt, dass die moralische Lehre gefällt, und das war dann auch schon die Definition, die Bestimmung dieses Gefallens, nämlich, der Mensch ist so, wie sein Menschenbild es vorschreibt. Drittens hat er hieraus eine weitere Idee gewonnen, nämlich die der Wirkung seiner fantasievollen Bebilderung moralischer Sentenzen dieser Art. Von moralischen Wesentlichkeiten hat er die Auffassung gehabt, wenn er sie in seine Finger nimmt, wenn er Bilder der vorhin kurz angesprochenen Art aus ihnen fertigt, dann hätten die auch auf alle, denen er diese Bilder kredenzt, eine unnachahmliche Wirkung. Das Publikum, das er ansprechen wollte, sollte belehrt werden, ihm sollte eine Einsicht eingängig gemacht werden, die es wesentlich trifft, die es angeht, und zugleich, so auch dem Lessing seine Idee, soll via dieser Einsicht an ihnen, an den Leuten, das moralische Ideal, die Tugend, dieser menschliche Sinn wirklich existieren. Der Anspruch kommt in die Welt, wir oder mittels dieses Verfertigens von schönen Bildern, moralischen Inhalts, sollen die Menschen besser werden. Diese drei Momente bei Lessing sind, das wird hoffentlich deutlich werden im Fortgang, wesentliche Bestandteile allen Kunstschaffens. Die kommen so oder verkleidet, aber im Prinzip die nächsten 150 Jahre daher. Wir haben ein feines moralisches Ideal, in dem steht, dass der Mensch und was er soll. Wir denken uns zweitens mit unserer Fantasie etwas aus, das dieses Ideal lebensnah, anschaulich macht. Beispielsweise, wir denken uns einen Menschen zurecht. Wir konstruieren einen Fall, ein Stück Handlung, in der dieses Ideal exemplifiziert wird. Naja, das Programm dieses zweiten Punkts heißt: Ein Mensch auf der Bühne zeigt, dass er die Verlebendigung dieser Idee ist, die er sein soll. Das ist dann das Theater, welches drittens im Publikum den Effekt hervorrufen soll, genau wie der auf der Bühne es macht, das haut hin, so bin ich auch, auf geht's, Tugend, Tugend. Das ist die Idee. Das Nette an Lessing, überhaupt von diesem alten Herrn zu berichten ist, dass er sich diese Prätension noch ziemlich frei von der Leber weggeschrieben haben. Das Nette an Lessing ist, dass er noch für dieses Ideal des Eingängigmachens von sittlichen Ideen Rezepte verfasst hat, wie das zu gehen habe, und denen ist anzumerken, was dieses Vorhaben für ein Unsinn ist. Das zweite Zitat: Wenn es, gemeint ist das Theater, lehrt, so tut es solches nicht wie ein Pedant, welcher es allemal voraus verkündigt, dass er etwas Kluges sagen will, sondern wie ein Mensch, der durch seinen Umgang unterrichtet und der sich hütet, jemals zu erkennen zu geben, dass dieses seine Absicht sei. Es ist genug, wenn der Poet weiß, dass er in seinem Werke Gelegenheit hat, der Sittenlehre Dienst zu tun. Und der dramatische Poet hat diese Gelegenheit, besonders durch eine genaue und feine Abschilderung der Gemüter und Leidenschaften. Was Kluges möchte der Lessing allemal auch gesagt haben. Bloß, er möchte es halt nicht einfach so sagen. Er gibt sich enorm didaktisch, verschweigt seine belehrende Absicht, weigert sich also, das, was er zu mitteilen hat, an dem überhaupt messen zu lassen, was es dem Inhalt nach ist, behauptet, ganz abstrakt, seine Mitteilungen gingen absolut in Ordnung, sie stünden außer Frage, die Formel hier heißt, im Dienste der Sittenlehre, und behauptet zweitens, dass sein Lehrstoff ganz versenkt sei, ganz in dem aufgehe, was er hier schildert als feine Abschilderung der Gemüter und Leidenschaften. Diese Gemüter und Leidenschaften, die entstammen dem Bedürfnis von oben, sich die Botschaft als sinnfällige zu imaginieren, das sind die konstruierten Fälle, Handlungen, Schauspiele auf der Bühne. Einerseits will der Dichter also das Wesentliche mitteilen, eine Lehre sagen, auf die es ankommen soll. Andererseits soll an dieser Lehre gar nicht sie selbst, sondern der Dichter als der Übersetzer dieser Lehre in schöne Bilder, in fantasierte Handlungen interessant sein. Das Entscheidende soll sein, der Dichter als poetisierender Formgeber des Stoffs. Es ist lustig, herauskommt, dass ein Bild, das der Dichter ersinnt, das Überzeugungsmittel, die Werbekraft einer Einsicht in was ganz anderes sein soll. Ein fein abgeschildertes Gemüt aus des Dichters Fantasie, das etwas vorstellig machen soll, soll der Bürger dafür sein, dass dem, was er vorstellig macht, wir sind hier noch bei dieser Sittenlehre, auch unabhängig von dem Bürgen, von dem fantasierten Mensch, der Rang eines an sich mitteilenswerten Gedankens zukommt. Diese Zwittrigkeit des dichterischen Anspruchs existiert zweitens natürlich auch an seinen Produkten. Seine Erzählungen, der imaginierte Handlungsstoff auf der Bühne, existiert ja bloß dem Vorhaben nach als sowas wie ein lebensnah imaginierter Stoff. Dieser Stoff sind die Prinzipien, und die werden durch die Handlung, durch die Figur, als lebensnah konstruiert vorgeführt. Die ganzen Gemüter und Leidenschaften sind ja überhaupt auf das Vorstelligmachen dieses Prinzips hin ersonnen. Das soll ja in ihnen irgendwie transparent werden. Das Blöde ist, dass darüber natürlich das schöne Prinzip, um das es gehen soll, eben dann bloß in der Welt des Theaters, eben dann bloß in der Figur, die es vorstellt, existiert. Es hat dann eben bloß seine Existenz in dem vorgeführten Fall, in dem Gemüt, in dem Charakter. Damit steht dann auf der dritten Seite dem Publikum hin das Prinzip fest, nachdem das geistige Verarbeiten des gedichteten Botschaftsstoffs, der Lehre, vonstatten geht. Was Lessing und seine Nachfolger so vornehmen, Belehrung, Erbauung oder der Idee nach geistige Veredelung heißen, das ist der Sache nach nichts weiter als das Wiedererkennen des Prinzips, für das die Dramatis Personae, also die Charakterköpfe auf der Bühne, stehen und handeln. Es ist das Auslegen einer vorgestellten Figur, einer Handlung, auf die Idee hin, für die überhaupt diese Vorstellung inszeniert wurde. Es ist eben nicht mehr als das Kennenlernen eines Prinzips, einer Idee in der Form fast wie im richtigen Leben. Die entschiedenen Vertreter, die Künstler dieses Schwindelmanövers, nochmal, ein Dichter, der was sagen will, aber Wert darauf legt, ohne sein Wie des Sagens wäre es nichts. Eine Inszenierung, zweiter Punkt, der zu sagenden Lehre und Botschaft, ausgerechnet als Beweis dafür, dass die Botschaft überhaupt eine Wehr, also auch ohne dieses Beweismittels, maßgeblich und wesentlich sei, plus ein Publikum, das das Wiedererkennen des Sinns anhand des mit ihm geschwängerten Handlungsstoffes auf der Bühne theoretisch begreifen und praktisch sich eingängig machen lassen soll. Das entschiedene Plädoyer hierfür ist die Programmatik des Kunststandpunkts, der sich bei Lessing folgendermaßen anhört. Er berichtet als Literaturkritiker über eine Aufführung, die er beigewohnt hat. Zwei der gleichen Zeilen in dem ersten Akte hatten eine besondere Wirkung auf mich. Die eine, der Himmel kann verzeihen, allein ein Priester nicht. Die andere, wer schlimm vom anderen denkt, ist selbst ein Bösewicht. Ich ward betroffen, in dem Parterre eine allgemeine Bewegung und dasjenige Gemurmel zu bemerken, durch welches sich der Beifall ausdrückt, wenn ihn die Aufmerksamkeit nicht gänzlich ausbrechen lässt. Teils dachte ich, vortrefflich, man liebt hier die Moral. Dieses Parterre findet Geschmack an Maximen. Auf dieser Bühne könnte sich Euripides Ruhm erwerben und ein Sokrates würde sie gern besuchen. Mal bis hierher. Es ist lustig, ne, was der Lessing hier über das Publikum sagt. Dem ist dem Vernehmen nach eine Maxime gesagt worden und ein beifälliges Gemurmel bestätigt einen Volltreffer. Es ist das eingestandene Dementi der Prätension von vorhin, dass auf dem Theater das Institut sei, wo man anderen Leuten Lehren vermittelt. Hier im Parterre sitzen Menschen mit Sinn für moralische Maximen, das heißt ziemlich dem Vernehmen nach ausgebildet bereits im Scheiden nach Gut und Böse, und die fahren auch voll bloß auf die moralischen Sentenzen ab. Wenigstens hier, aus dem geht es hervor. Teils fiel mir zugleich auf, wie schielend, wie falsch, wie anstößig diese vermeinten Maximen wären, und ich wünschte sehr, dass die Missbilligung an jenem Gemurmel den meisten Anteil möge gehabt haben. Es ist nur ein Athen gewesen, es wird nur ein Athen bleiben, wo auch bei dem Pöbel das sittliche Gefühl so fein, so zärtlich war, dass einer unlauteren Moral wegen Schauspieler und Dichter Gefahr liefen, von dem Theater herabgestürmt zu werden. Ich weiß wohl, die Gesinnungen müssen in dem Drama den angenommenen Charakter der Person, welche sie äußert, entsprechen. Sie können also das Siegel der absoluten Wahrheit nicht haben. Genug, wenn sie poetisch wahr sind. Wenn wir gestehen müssen, dass dieser Charakter in dieser Situation, bei dieser Leidenschaft, nicht anders als so habe urteilen können. Auch diese poetische Wahrheit muss sich auf der anderen Seite der Absoluten wiederum nähern, und der Dichter muss nie so unphilosophisch denken, dass er annimmt, ein Mensch könne das Böse um des Bösen wegen wollen. Er könne nach lasterhaften Grundsätzen handeln, das Lasterhafte derselben erkennen und doch gegen sich und andere damit prahlen. Dem Lessing, das geht aus dem Fortgang hervor, den habe ich weggelassen, dem gefällt diese zweite Maxime nicht. Man kann nicht alle Priester über einen Kamm scheren, sagt er. Wichtig daran ist, es jetzt wurscht. Wichtig daran ist, wie er sein Missbehagen ausdrückt. Er behauptet, einerseits soll diese Maxime ja bloß dem Charakter entspringen, der sie auf dem Theater sagt. Andererseits soll doch genau dieser Charakter das Institut sein, die Quelle sein, aus dem sowas wie, er drückt so aus, die absolute Wahrheit entspringt. Das soll doch, so ist er ja eingeführt, als das Ensemble all seiner geistigen und sonstigen charakterlichen Regungen dafür bürgen, was absolut, also von ihm gänzlich unabhängig, zu glauben sei, wovon man sich zu überzeugen habe. Der Schluss, den er aus diesem Widerspruch zieht, die Synthese aus beiden Seiten, das ist seine Kategorie der poetischen Wahrheit. Das ist eine erzwischende Schwindelwelt. Und die ist überhaupt der Dreh- und Angelpunkt der Lessingschen und überhaupt der Motor aller späteren Kunst. Das recht uneinholbare Ideal in der bühnenmäßigen Ausstaffierung, in der Staffage einer Handlung, in der Darbietung eines nach einer Idee möglichst überzeugend gestrickten Lebens, Schicksals, irgendeines Standpunkts, eines Höheren. Da soll sowas stehen wie der unbezweifelbare Bürger, dass diese Idee auch schon Hand und Fuß hat. Das ist ein programmatischer Schwindel. Das ist ein theatermäßig inszeniertes, als ob einer Gültigkeit von einem Ideellen dahinter schlechthin, das man abkaufen soll, weil es inszeniert ist. Und für die Kunst existiert genau dieser Schwindel als ihr Ideal, als ihr Zweck, an dem arbeitet sie mit allen Mitteln der fantasievollen Stilisierung. Das erfordert von der hohen Schauspielkunst zuallererst einen versierten Umgang mit den Techniken, die man gemeinhin aus dem Inventar der Heuchelei kennt, vorwärts und rückwärts. Jede Moral ist ein allgemeiner Satz, der als solcher einen Grad von Sammlung der Seele und ruhiger Überlegung verlangt. Er will also mit Gelassenheit und einer gewissen Kälte gesagt sein. Allein dieser allgemeine Satz ist zugleich das Resultat von Eindrücken, welche individuelle Umstände auf die handelnden Personen machen. Er ist kein bloßer symbolischer Schluss, er ist eine generalisierte Empfindung, und als diese will er mit Feuer und einer gewissen Begeisterung gesprochen sein. Einerseits also schon hinstellen und eine Allgemeinheit als solche vertreten. Das ist die Proklamation eines Werts als Einsicht, die Gültigkeit, Geltung beansprucht, weil der Wert eben ein Wert ist. Dann aber schon auch hinstellen und den Gestus produzieren, dass man selber doch überhaupt in keiner Weise einen Wert proklamiert habe, dass der zwar für einen selbst und für alle anderen beanspruchte Geltungstitel bloß Resultat all dessen sei, was einem so als Individuum, wie es leibt und lebt, als Schatz der Erfahrungen zugewachsen ist. Zusammengenommen ist es die Prätention, die Propaganda eines Ehrentitels, eines großen Werts aus der Welt der sittlichen Pflichten, sei keine Propaganda, sondern bloß sinnfälliger Ausfluss reiner Menschlichkeit, eines Charakters. Und zweitens, Objektivität, die hier zuschlägt, ist bloß eine, so gibt sie sich auch, die bloß diesem hohen Titel das Wort redet. Vom geschätzten Publikum, übrigens damals wie heute auch, erfordert sowas Genüsse der höheren Art, zumindest das Aushalten derselben. Berühmt hierfür ist ein Trauerspiel, Sarah Samson, dessen Inhalt, wenn man es mal objektiv nimmt, ein wenig zum Totlachen ist. Da geht es um eine enorm tugendhafte Sarah Samson, die mit ihrem Geliebten aufs Land flieht und die im Grunde bloß eins denkt, sie will möglichst schnell die Hochzeit haben. Zweitens denkt sie daran, dass sie ein ungeheures Verbrechen begangen hat, indem sie die Pflicht, beim Vater zu verweilen, verletzt hat. Ihr Liebhaber, der will natürlich auch sie heiraten, hat aber noch eine Bedingung, der muss erst noch irgendeinen Kontrakt machen und dann eine Erbschaftsangelegenheit regeln und dann ging es dann los. Beide wollen die Ehe, ist klar, der eine stur und rigoros, der andere weniger. Sarah Samson leidet schwer, ihr Vater leidet sehr darunter, der ihr kriegt darauf von der lieben Tochter den Vorwurf, schlechte Verzeihung wäre so einfach kunstgemein, weil dann hätte sie nämlich nichts mehr zum Wiedergutmachen. Und das wäre überhaupt die einzige Methode, wie sie ihr Gewissen beruhigen könnte, worauf sie vom Vater den Vorwurf kassiert, das wäre doch selbstsüchtig. Das leuchtet ihr dann schwer ein, woraufhin sie sich verzeihen lässt. Es geht trotzdem nicht gut aus, weil eine frühere Geliebte von diesem Liebhaber die Sarah vergiftet. Die vergibt ihr dafür dann sterbend, wodurch der hiervon gerührte Vater Sarah Samsons den Liebhaber an so einer Stadt annimmt. Das hält dieser nicht aus, kann das nur mit Selbstmord beantworten. Was er macht, nicht ohne Vorher um Gnade gebeten zu haben, woraufhin der Vater die Tochter seiner früheren Geliebten, um die alle Sterbenden noch selbstlos besorgt waren, selbstlos adoptiert. Bis die einzelnen Tötungsdelikte und die guten Taten vorbei sind, ist die sogenannte Handlung eine einzige Inszenierung des lessingschen Kunstprogramms. Maxime, Lehrsatz, Botschaft, die eine Kategorie, auf die es ankommt, heißt hier Ehe, heißt Tugend, heißt Vaterliebe, Liebe. Und die hat ihre Wahrheit in dem Stück darin, dass Charaktere, vorwiegend diese Sarah Samson, herumlaufen, die andauernd dem Publikum mitteilen, dass in der Tat all ihre Leidenschaften, all ihre Empfindungen, also all das, was das Publikum halt mitkriegt, nichts anderes sein sollen als die Erscheinungsform des Umstands, dass das betreffende Wesen, was sich so gibt, höchlichst diesen Maximen verpflichtet ist und an sich selbst nur immer einen Verstoß gegen diese höheren Pflichten zur Anschauung bringt. Ja, das geht halt. Das dramatische Mittel ist Schluchzen. Es kommt einer schluchzt. Es kommt ein Dialog in Gang, in dem er mitteilt, warum er schluchzt. Und der Dialog geht halt dann weiter, dass er begründet, warum er zu Recht hat schluchzen müssen. Eine Kostprobe hieraus. Es ist im 7. Auftritt, das Stück ist 6 Seiten lang. 8 Personen waren da, 3 haben geheult. Sarah Sampson tritt auf und ist ein einziger Vorwurf an ihren Geliebten, also die zwei spielen jetzt gerade, und sie sagt ihm, ich muss noch immer klagen. Der Geliebte, an der Stelle korrekt, vermerkt, aha, ein Vorwurf, du hast mir nicht vergeben. Sarah Sampson, tugendhaft, vergeben ich aber immer, klar, aber ich muss halt klagen. Ja, der Geliebte setzt seinen Joker und fragt, zweifelst du gar an der Liebe? Dann sagt Sarah, die Gute, natürlich zweifle ich nie und nimmer an der Liebe. Jetzt versteht man dann wirklich nicht mehr, was sie dann hat. Also, Lessing hat das natürlich auch kapiert, lässt sie ans Publikum sagen, also im Prinzip dem Elefant ihrem Geliebten gegenüber, aber es ist halt eine Botschaft ans Publikum. Und der Charakter Sarah Sampson stellt sich vor und sagt, ich bin ein Konflikt. Das heißt so, umsonst habe ich es nur wieder erst im gestrigen langen Abend versucht, ihre, dem Geliebten seine, Begriffe anzunehmen und die Zweifel als nicht das erste Mal für Früchte meines Misstrauens angesehen haben. Ich stritt mit mir selbst. Ich war sinnreich genug, meinen Verstand zu betäuben. Aber mein Herz und mein inneres Gefühl warfen auf einmal das mühsame Gebäude von Schlüssen über den Haufen. Mitten aus dem Schlafe weckten mich strafende Stimmen, mit welchen sich meine Fantasie mich zu quälen verband. Was für Bilder, was für schreckliche Bilder schwärmten um mich herum. Ich wollte sie gern für Träume halten. Hier schreitet der Geliebte ein und möchte gern zu verstehen geben, mein liebes Kind, hab dich nicht so, führ dich nicht so auf, Fantasien sind Fantasien und komm zu einem vernünftigen Urteil. Jetzt muss der Charakter sagen, ja, versteh mich gut, ich kann nicht anders, weil ich durchlebe an mir in all meinen Regungen das, dass ich der einzige Verstoß gegen meine Pflicht bin. Der Charakter sagt, klagen Sie den Himmel nicht an. Er hat die Einbildungen in unserer Gewalt gelassen. Sie richten sich nach unseren Taten. Und wenn diese unseren Pflichten und der Tugend gemäß sind, so dienen die sie begleitenden Einbildungen, die man aus dem Schluss des letzten Zitats kennt. Da war die Programmatik, ja, was hat der denn Schauspieler zu leisten? Da hieß es, er ist eine generalisierte Empfindung und als diese der moralische Schluss, das moralische Urteil, den der Schauspieler zu vertreten hat, er ist eine generalisierte Empfindung und als diese will er mit Feuer und einer gewissen Begeisterung gesprochen sein und genau das sagt sie, ich bin ein Stück Feuer, ich bin ein bisschen begeistert, bloß eben andersrum. Es ist einerseits natürlich nicht die Darstellung eines Charakters, was hier passiert, sondern die Verlebendigung der Methode, die von Lessing ersonnen wurde, als was ein Charakter auf der Bühne aufzutreten habe. Andererseits soll man dieser methodischen Inszenierung das Gegenteil abnehmen, die Person, hier Sarah, als Charakter würdigen, wie er lebt und lebt. Das ist in Erinnerung an den Ausgangspunkt, Stichwort poetische Wahrheit, wo es ja darum ging, überzeugend darzubieten, dass so etwas wie eine moralische Pflicht, wie hohe Ideen der menschlichen Sittlichkeit, so richtig den Menschen durchleben, ein wenig flau. Das ist nicht mein Urteil, sondern das ist das Urteil vom Kollegen von Lessing, von Freunden dieses poetischen Kniffs auf der Bühne den zu veredelnden Menschen vorstellig zu machen. Gerade weil der Schwindel dieser poetischen Wahrheit, die bekannten menschlichen Ideale schöpferisch anzugehen und für sie zu werben, indem man leibhaftige menschliche Charaktere auf die Bühne zerrt, es ihnen schwer angetan hat, kam in dieser Schwindel in der lessingschen Urform ein wenig hölzern vor, ein wenig unschöpferisch, ein wenig unüberzeugend. Die haben sich gedacht, na ewig die familiäre Theaterwelt, wo der sich eingenistet hat. Das ist ein wenig zu miefig, ein wenig zu kleinkariert, ein wenig zu eng für die Idee, um die es da geht. Ewig nur moralische Maximen vorzuführen, die das moralische Gemüt bloß immer nur rühren sollen, das schien ihnen ein wenig zu unideell, ein bisschen zu unideell, angesichts der Großartigkeit der Idee, die hier walten sollte, deren Programmatik ja heißt, die vorgestellte moralische Pflicht in ihr aufzugehen, sie in aller Freiheit zu wollen. Und schließlich die von Lessing der beständig bemühte Läuterungsabsicht des Publikums, das schien seinen nachfolgenden Kollegen erst recht sehr banal, wenn sie so praktisch mit diesem moralischen Wirkungsanspruch versehen daherkamen. Wenn schon mit der poetischen Wahrheit in dieser Zwischenkategorie eine Instanz geboren wurde, in der des Dichters Fantasie für die Wahrheit dessen steht, was er poetisch zu vermelden hat oder als Lehre zu vermelden hat, dann ist diese Unlösbarkeit des poetischen Ideals für jeden, dem dieses Ideal einleuchtet, ein einziger Auftrag zur Verbesserung. Der will es dann lösen, was nichts anderes heißt, als die Grundfigur dieser Idee überzeugend zur Anschauung zu bringen. Der strickt und arbeitet und feilt an Charakteren, die im Theater möglichst nicht verraten sollen, dass sie bloß die Glaubhaftmacher eines ideellen Programms sind, obwohl sie anders gar nicht ins Theater gekommen sind. Deren Handlung sollte möglichst nicht ein bloßer Exemplifizierungsfall sein, einer ansonsten auch schon bekannten Botschaft, sondern man hätte den doch ums Verrecken unbedingt und zwingend abzukaufen, dass in ihrem Handeln und auch wirklich nur in ihrem Handeln die dahinterstehende Botschaft zu haben ist, das dahinterliegende höhere menschliche Prinzip. Es stand an und wurde geschafft, die klassische Geburt des ideellen Gesamtmenschen. Der liegt zuallererst mal, das ist konsequent in der Natur, kommt aus der Natur der Sache hier, der liegt, dieser klassische Gesamtmensch, zuallererst mal in der Person des Dichters. Goethe, schädlicher als Beispiele sind dem Genius Prinzipien. Vor ihm mögen einzelne Menschen einzelne Teile bearbeitet haben. Er ist der Erste, aus dessen Seele die Teile in ein ewiges Ganzes zusammengewachsen hervortreten. Aber Schule und Prinzipium fesselt alle Kraft der Erkenntnis und Tätigkeit. Bemerke schon die Differenz zu Lessing. Der war ja noch ein wenig, trotz der Aberwitzigkeit seiner Erfindung, trotz der Haltlosigkeit gedanklich gesehen seines Anspruchs, der war schon noch ein wenig bescheidener und hat gesagt, ich stehe in all meinem Tun und Lassen voll und gehe ganz darin auf im Dienste der Sittlichkeit, der Sittenlehre. Hier tritt einer an und sagt mit zwei krummen Sätzen über Teil und Ganz, sagt nicht wovon Teil, was ganz, was das soll, tritt einer an und geht ganz in der Prätension auf, die heißt, ich bin die Weltenordnung. In mir liegt die Ordnung von allem begründet. Insofern will er sich irgendwelchen feststehenden Prinzipien nicht beugen, will sich, das ist Kunst immanent, fortbewegungsmäßig, zwangsläufig, er will sich an die altvorderen Regeln nicht halten, die die aufgestellt haben, in der Poesie machen muss. Er will sich aber auch nicht als, ums Verrecken nicht, als bloßer Diener an einer Idee verstehen. Dabei besteht der Stoff seiner ganzen Angeberei in der Tat bloß in der Überhöhung dessen, was wir schon in Form dieser poetischen Wahrheit von Lessing wissen. Goethe über Shakespeare, aber seine Stücke drehen sich alle um den geheimen Punkt, den noch kein Philosoph gesehen und bestimmt hat, in dem das Eigentümliche unseres Ichs, die prätendierte Freiheit unseres Wollens mit dem notwendigen Gang des Ganzen zusammenstößt. Der Fortschritt ist, dass hier der Standpunkt der poetischen Wahrheit, also diese fiktive Vorstellungsschiffe des Zusammenfalls von höherer Pflicht und Freiheit des Willens, dass hier das verrätselt wird zu einem geheimen Punkt, von keinem jemals begriffen, gesehen, ein Telos allerdings des goethischen Strebens. Während der Goethe mit einer Grandezza dieser Art seine Charaktere schuf, die aus sich heraus bezeugen sollten, dass sie Figuren eines hinter ihnen stehenden geistigen Prinzips sind, die das an sich möglichst unwidersprechlich bewahrheiten sollten, verdanken wir Schiller ausgerechnet noch die Bemühung, diese Perfektionierung des Standpunkts der poetischen Wahrheit auch noch philosophisch begründen zu wollen. Der Nachweis, dass das Ideelle, bei dem auch der Schiller natürlich, das wird sich dann zeigen, an jene Welt der sittlichen Pflichten denkt, als Botschaft nur verlebendigt in der Bühne wahr sei. Diese Auffassung und ihre Begründung ist ein Krampf sondergleichen. Ich will mich in den folgenden Zitaten auf das beschränken, was für den Fortgang hier wesentlich ist, und nicht alles zur Sprache bringen, was drinsteckt, da gibt es viel zu tun. Die philosophische Begründung der Ästhetik beginnt mit einem Fehler übers Denken. Das heißt, aus einem Sklaven der Natur, solange er sie bloß empfindet, wird der Mensch der Gesetzgeber, sobald er sie denkt. Die ihn vordem nur als Macht beherrschte, steht jetzt als Objekt vor seinem richtenden Blicke. Was ihm Objekt ist, hat keine Gewalt über ihn, denn um Objekt zu sein, muss es die seinige erfahren. Die Verabschiedung von der von Lessing noch so emphatisch vertretenen Welt, bornierten Welt der Empfindung, borniert ist, ist hier die klassische Auffassung, wird mit einem Denkfehler über das Denken, über die Natur des Denkens eingeleitet. Natürlich ist, wenn gedacht wird, das Subjekt über ein Objekt einen Gedanken sich macht, deswegen noch lange nicht das Subjekt praktischer Meister der Welt. Das ist selbst dann nicht der Fall, wenn der Gedanke richtig ist, wenn sich eine wissenschaftlich korrekte Auffassung von der Welt gemacht wird, ein Urteil man hat, was trifft, da kommt es noch immer schwer darauf an, dieses Mittel, was man dann hat, im Wissen über die Welt praktisch zu benutzen, mit dem, was man dann erkannt hat, nach seinem Zweck zu verfahren. Schiller denkt hier nicht in die Wissenschaft, sondern leiert aus, mit diesem Fehler, aus der Natur des Denkens die Idee heraus, weil der Mensch denkt, ist er Instanz der Freiheit. Sein Geist ist gegenüber Natur, weil Geist die gesetzgebende Instanz. Die verkehrte Auffassung wird im Fortgang ein wenig erkenntnistheoretisch überhöht und untermauert. Da heißt es, da alles wirkliche Dasein von der Natur als einer fremden Macht, aller Schein aber ursprünglich von den Menschen als vorstellenden Subjekte sich herschreibt, so bedient er sich bloß seines absoluten Eigentums, Rechts, wenn er den Schein von dem Wesen zurücknimmt und mit demselben nach eigenen Gesetzen schaltet. Mit ungebundener Freiheit kann er, was die Natur trennt, zusammenfügen, sobald er es nur irgend zusammendenken kann, und trennen, was die Natur verknüpfte, sobald er es nur in seinem Verstande absondern kann. Es ist die programmatische Auffassung eines Undings, nämlich eines Wesens, getrennt von seinem Erscheinen. Während die richtige Fassung von Wesen und Erscheinung, die Schiller übrigens auch weiß, das kommt gleich, die Frage des Wissens ist und die darin besteht, dass man wissen möchte, was dann an dem, was man so unmittelbar als Erscheinung vor sich hat, dessen notwendigen inneren Zusammenhang ausmacht. Was denn die Sachen sind, ihrer wahren Natur nach, entschließt sich der Schiller zu einer programmatischen Erklärung der Spinnerei. Die Welt des Scheinens möchte er frei von dem, was in ihr erscheint, handhaben. Er möchte getrennt von dem, was da so zur Erscheinung kommt, ein Bild des Wesens, ein Bild vom Wesentlichen dahinter verfertigen. Dieses Wesen ist dann eben nicht die ermittelte Objektivität der Sache, sondern es ist ein ganz abstraktes dahinter. Es ist ein begriffslos gedachtes Dahinterstehen, was sich eben genau deswegen dem Verstand nicht nur entzogen schon hat, sondern sich notwendig auch entziehen muss. Dieses menschliche Herrscherrecht übt er aus in der Kunst des Scheins, und je strenger er hier das Mein und Dein voneinander sondert, je sorgfältiger er die Gestalt von dem Wesen trennt, und je mehr Selbstständigkeit er derselben zu geben weiß, desto mehr will er nicht bloß das Reich der Schönheit erweitern, sondern selbst die Grenzen der Wahrheit bewahren. Denn er kann den Schein nicht von der Wirklichkeit reinigen, ohne zugleich die Wirklichkeit von dem Schein frei zu machen. Das Letztere ist köstlich. Die Wirklichkeit von ihrem Schein frei machen. Ja, das erinnert so ein wenig an Wahrheit, an die Idee von Wissen. Insofern man noch durch die Welt der bloßen Erscheinung vorstoßen möchte, zu der Natur der Dinge, ich drücke es mal so aus. Er schafft es mit dieser Erinnerung an das Wissen wollen, an das Ermitteln wollen von dem, was das Wesentliche von Sachen ist, ein Klarheitszeichen zu fabrizieren zwischen dem Wissen selbst und dem reinen Fantasieren. Aber er besitzt dieses souveräne Recht schlechterdings auch nur in der Welt des Scheins, in dem wesenlosen Reich der Einbildungskraft und nur solange er sich im Theoretischen gewissenhaft enthält, Existenz davon auszusagen und solange er im Praktischen darauf Verzicht tut, Existenz dadurch zu erteilen. Ja, es ist ein eigener Wahnbereich, der hier aufgemacht wird, der allerdings gleichwohl noch sämtliche Erinnerungen an Verbindlichkeit mitschleift. Das war es, was er vorhin ausgedrückt hat, im Verknüpfen des freien Scheinens in der Welt der Fantasie wird das gewahrt, was an sich Wahrheit sei. Man darf bloß nicht behaupten, es wäre objektiv so. Man darf bloß nicht sagen, man hätte den Begriff der Sache gedacht. Man darf bloß nicht sagen, das Ideal, was ich mir jetzt gedacht habe, auf das käme es an. Nein, es ist ein vom Reich der Wirklichkeit, wie er es hier sagt, abgetrennter Bereich. Der Dichter verstößt gegen seine Pflicht, wenn er seine Grenzen des Wahnsinns überschreitet. Diese Deduktion, dieses Herrscherrecht des Menschen durch Spinnen der Fantasie, ist die ganze, hier bei Schiller sehr präzise, theoretische Grundlegung der Kategorie poetischer Wahrheit, wie sie die Klassik erfunden hat. Zusammengefasst in Zitat Nummer 5. Die Natur, das ist hier wieder das Bild für das Wesen, selbst ist nur eine Idee des Geistes, die nie in die Sinne fällt. Unter der Decke der Erscheinungen liegt sie, aber sie selbst kommt niemals zur Erscheinung. Bloß der Kunst des Ideals ist es verliehen, oder vielmehr, es ist ihr aufgegeben, diesen Geist des Alls zu ergreifen und in einer körperlichen Form zu binden. Auch sie selbst kann ihn zwar nie vor die Sinne, aber doch durch ihre schaffende Gewalt vor die Einstellung Einbildungskraft bringen und dadurch wahrer sein als alle Wirklichkeit und realer als alle Erfahrung. Es ergibt sich hier daraus von selbst, dass der Künstler kein einziges Element aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es findet, dass sein Werk in allen seinen Teilen ideell sein muss, wenn es als Ganzes Realität haben und mit der Natur übereinstimmen soll. Das fantasierte Reich oder das Reich der Fantasie ist quasi per se die absolute Wahrheit, die Lessings Problem war. Der Fortschritt gegenüber Lessing besteht augenscheinlich darin, dass der Schiller die haltlosen Übertreibungen von Lessing, die in dieser Kategorie stecken, einfach komplett macht und behauptet, Fantasie sei das Medium, in dem sich Natur bzw. Geist des Alls, so seine Formulierung, und worunter alle objektiven Prinzipien von Welt zu fassen seien, sich abspiegeln würde. Und auch hinsichtlich des Inhalts dieser poetischen Wahrheit, bei Lessing waren es ja diese sittlichen Pflichten, die Sittenlehre, ist das Schillersche Ideal auch bloß ein wenig die Übertreibung. Die Stütze für die Fortdauer der Gesellschaft findet sich nicht in dem natürlichen Charakter des Menschen, der selbstsüchtig und gewalttätig vielmehr auf Zerstörung als auf Erhaltung der Gesellschaft zielt. Sie findet sich ebenso wenig in einem sittlichen Charakter, der nach der Voraussetzung erst gebildet werden soll und auf den, weil er frei ist und weil er nie erscheint, von dem Gesetzgeber nie gewirkt und nie mit Sicherheit gerechnet werden könnte. Es ist interessant, wie der Schiller hier über Moral redet. Die Welt der wirklichen Moral, auf die er einsteigt, wo er den Individuen Rachsüchtelei, Egoismus und so weiter vorwirft, das ist ihm sowieso, das gehört in die Abteilung der natürliche Charakter. Die hat den Mangel offensichtlich, und es ist hier der einzige Mangel, dass in ihr die Pflichten, die moralischen, nicht in Form der sittlichen Idee existieren. Nicht als vom Individuum in aller Freiheit gewollte Pflichten. Also wirft er sich auf diese sittliche Idee, und was muss er feststellen? Es ist ja scheiße. Wenn man pflichtenfrei will, dann ist ja das bloß ein Ideal. Es gibt doch genau in der Freiheit nicht die Gewähr, dass die wirkliche Pflicht tatsächlich gewollt wird. Also löst er das Problem und schnitzt sich eine Erfindung. Es käme also darauf an, von dem physischen Charakter die Willkür und von dem moralischen die Freiheit abzusondern, um einen dritten Charakter zu erzeugen, der mit jenen beiden verwandt, von der Herrschaft bloßer Kräfte zu der Herrschaft der Gesetze einen Übergang bahnte und, ohne den moralischen Charakter an seiner Entwicklung zu verhindern, vielmehr zu einem sinnlichen Pfand der unsichtbaren Sittlichkeit diente. Hierzu ist zweierlei noch ergänzend zu sagen, der Schiller hat programmatisch dann diesen Wahn zu Ende gedacht und ist auf die Konstruktion des ästhetischen Staats verfallen. Was? Auf die Konstruktion des ästhetischen Staates verfallen. Das ist ein Gebilde, in dem freie Leute alle Pflichten erledigen und wollen, die es gibt. Und dieses Gebilde ist bevölkert von Schiller und noch zwei anderen. Er sagt allen Ernstes, die Urform des ästhetischen Staates, die finden wir dort, wo ich mit meinesgleichen zusammen bin. Zweitens, wir sind ja in der Kunst. Es geht wieder zurück in die Welt der Poesie. Es will natürlich auch wieder diese Auffassung vom Kunstprogramm, diese Anschauung von dem, was so diese Zwischenwelt der anschaulichen Wahrheit sein soll, es will auch die wieder glaubhaft gemacht sein. Ein Charakter dieser Sorte will wieder erfunden werden, ein überzeugender Fall, ein Bild dieses Menschenbildes. Hierfür ist mir der Wallenstein, also bloß ein kurzen Ausflug auf ihn wert, der jedenfalls vor der Aufgabe steht, ein sinnlicher Pfand der unsichtbaren Sittlichkeit zu sein, in seinen Zwecksetzungen so quasi den Übergang zu machen zur Herrschaft höherer Gesetze. Ich will es knapp halten und erstmal eine Prologpassage von dem Stück zitieren, die ist nicht abgedruckt, in der erstmal berichtet wird von der politischen Idee, um die es gehen soll, die ist hoch, die heißt Frieden für Deutschland, für das allgemeine Deutschland. Und in der Prologstelle wird neben diesem ideellen Zweck auch die subjektive Seite eingeführt, in die subjektive Seite eingeführt, in die Vorhaben, diesen Zweck wahr werden zu lassen. Plus ein Versprechen, den dafür fälligen Charakter noch zu zeigen. Es heißt, auf diesem finsteren Zeitgrund malet sich ein Unternehmen kühnen Übermuts und ein verwegener Charakter ab. Ihr kennet ihn, den Schöpfer kühner Heere, des Lagers Abgott und der Länder Geisel, die Stütze und den Schrecken seines Kaisers, des Glückes abenteuerlicher Sohn, der von der Zeitengunst emporgetragen, der Ehre höchste Staffeln rasch erstieg und ungesättigt immer weiterstrebend der unbezähmten Ehrsucht Opfer fiel. Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte. Doch euren Augen soll ihn jetzt die Kunst auch eurem Herzen menschlich näher bringen. Denn jedes Äußerste führt sie, die alles begrenzt und bindet, zur Natur zurück. Sie sieht den Menschen in des Lebens Drang und wälzt die größere Hälfte seiner Schuld den unglückseligen Gestirnen zu. Das Problem ist klar, man soll die Vorhaben und Zwecke eines Feldherrn im Dreißigjährigen Krieg zur Kenntnis nehmen als höhere Verstrickung und deren Scheitern deuten als Schicksal ebenfalls höhere Herkunft. Wie beweist das ein Charakter, von dem einerseits berichtet wird, dass er unglaublich kühn ist und verwegen, von dem ja auch bekannt ist, dass er eigene Pläne schmiedet, sich ein Stück Böhmen unter den Nagel reißen will und so weiter. Zur Erinnerung an Sarah Samson, da sollte der Charakter zeigen, dass die höhere Idealität des Menschen, die Tugend und so weiter, als diese höhere Bestimmung an sich bemerkt wird. Und es ist dort gezeigt worden, indem Sarah Samson eben genau das gesagt hat. Tja, und der Wallenstein nun? Der löst das Problem so, als überzeugende Charakterfigur, dass er einfach wiederum der alte Trick vor sich hin monologisiert, dass er genau der Charakter ist, den er vorstellig machen soll. Wallenstein mit sich selbst redend. Wäre es möglich, könnte ich nicht mehr, wie ich wollte, nicht mehr zurück, wie mir es beliebt. Ich müsste die Tat vollbringen, weil ich sie gedacht, nicht die Versuchung von mir wies, das Herz genährt mit diesem Traum auf ungewisse Erfüllung hin die Mittel mir gespart, die Wege bloß mir offen hab gehalten, beim großen Gott des Himmels. Und jetzt kommt noch eine Passage, wo er halt sagt, er hat ja gar nichts vorgehabt, und sich weiterhin diskutiert jetzt als Opfer einer um ihn herumgesponnenen Verstrickung, die ihn dazu zwingt, das zu tun, auszuführen, was er doch gar nicht so ausführen wollte. Wohin denn sehe ich plötzlich mich geführt? Bahnlos liegt's hinter mir und eine Mauer aus meinen eigenen Werken baut sich auf, die mir die Umkehr türmend hemmt. Er bleibt tiefsinnig stehen. Strafbar erscheine ich, und ich kann die Schuld, wie ich es versuchen mag, nicht von mir wälzen. Denn mich verklagt der Doppelsinn des Lebens und selbst der frommen Quelle reine Tat wird der Verdacht schlimm deutend mir vergiften. Eine einzige Allegorie, wiederum der kunstprogrammatischen Lehre, die Auffassung von einer höheren Bestimmtheit des menschlichen Treibens dadurch anschaulich zu machen, dass einer auf der Bühne steht und sie vertritt. Er vertritt sie, indem er sich genau als diese Figur bespricht. Es gibt einen, auch außerhalb der Welt der Klassik, einen populären Gebrauch von dieser Auffassung. Besteht in Astrologie, die ein recht dämlicher Einfall insofern ist, als sie die Auffassung von der höheren Schicksalsbestimmtheit des eigenen Tun und Lassens ausgerechnet noch mit dem Interesse verknüpft, das für die Zwecke, die man sonst verfolgt, ausnutzen zu wollen. Das ist die saublöde Frage, ob das eigene Schicksal denn günstig steht. Es ist klar, also diese Idee ist ja heute auch sehr populär, dass sie für dieses Vorhaben, um das es dem Schiller ja gegangen ist, ungemein brauchbar ist. Er hat also auch den Wallenstein in die Sterne gucken lassen und darauf spechten lassen, ob denn das Schicksal eingewogen ist. Jetzt war der Schiller ein Kunstmann sondergleichen. Ihn hat sich bei der Dummheit, die ihm hier nicht aufgefallen ist, eigentlich bloß gefragt, und so sind Künstler, ist denn der dramatische Effekt, auf den ich hier abziele, eigentlich dramatisch genug? Tut denn das, wenn ich den Wallenstein jetzt in die Sterne blicken lasse, eigentlich zeigen, für sich zeigen, dass das, wovon das jetzt zeugen soll, etwas ganz ungemein Ideelles, etwas ganz ungemein Hohes ist. Da war der Schiller sich unsicher und hat sich schriftlich an seinen Freund Goethe gewandt und um Auskunft gebeten. Die haben ja rege Briefe geschrieben, wo sie sich immer wechselseitig so ehrlich überzeugt versicherten, dass sie es Gold richtig gemacht hätten. Und haben sich eben auch über solche Probleme und wen sie sonst noch getroffen hätten und so weiter verständigt. Das ist sorglich aufgeschrieben, da gibt es Kommentare zu diesem Briefwechsel und eine ganze Wissenschaft findet das höchst interessant. Nun gut, also der Goethe sagt zuerst, lieber Schiller, das mache ich gerne, zurzeit habe ich keine Zeit, ich bin gerade mit was anderem befasst, irgendein Listchen oder sonst was. Und dann kommt die Antwort. Ich halte nach vielfältiger Überlegung, man muss sich überlegen, das astrologische Motiv für besser als das neue. Goethe an Schiller. Es begründet er seine Auffassung, der astrologische Aberglaube ruht auf dem dunklen Gefühl eines ungeheuren Weltganzen. Das ist ganz korrekt. Goethe fährt fort, die Erfahrung spricht, dass die nächsten Gestirne einen entschiedenen Einfluss auf Witterung, Vegetation und so weiter haben. Er spricht natürlich nicht die Erfahrung, denn wenn er an sowas denkt wie Gravitationsgesetze oder sonst was, dann wäre es das Wissen. Aber er sagt, die Erfahrung spricht dafür, hält also diese philosophische Anschauung vom ungeheuren dunklen Weltganzen für einigermaßen veritabel sanktioniert und fährt fort, man darf nur stufenweise immer aufwärts steigen und es lässt sich nicht sagen, wo diese Wirkung aufhört. Findet doch der Astronom überall Störungen eines Gestirns durchs andere. Ist doch der Philosoph geneigt, ja genötigt, eine Wirkung auf das Entfernteste anzunehmen. Eine Wirkung auf das Entfernteste anzunehmen. So darf der Mensch im Vorgefühl seiner selbst nur immer etwas weiter schreiten und diese Einrichtung auf sittliche, auf Glück und Unglück ausdehnen. Diesen und ähnlichen Wahn möchte ich nicht einmal Aberglauben nennen. Er liegt unserer Natur so nahe, ist so leidlich und lässlich als irgendein Glaube. Man sollte sich, dies nur als Adresse an die Kunstliebhaber, einfach mal bloß seine Meinung über solche Sprüche der geschätzten Klassiker bilden. Man soll sie einfach bloß mal ernst nehmen, was da gesagt wird. Und wenn man schon sonst dem Goethe alles glaubt, kann man ihm das ja auch mal glauben. Zusammenfassend, das ist ein Kunstideal. Erste Behauptung ist, die dichterische Fantasie ist per se Quelle einer Idealität, in der die Humanität, die Welt und überhaupt alle Prinzipien als geistige zur Anschauung gebracht werden sollen. Das bewahrheitet sich wiederum an der Anschaulichkeit der Kunstprodukte, an der überzeugenden Gestaltung, dem perfekt stilisierten Faktor, den man dann diese Weltphilosophie abnehmen soll. Und wiederum entsteht aus dem Standpunkt dieses Kunstideals heraus und um der Perfektionierung dieses Standpunkts willen ein neues Kunstprogramm. Wenn schon philosophische Wahrheit, Quatsch, poetische Wahrheit, die Quelle von Wahrheit überhaupt ist, wenn man schon, so wie der Schiller, Brauch der Fantasie auf den Weltensinn stößt, das Fantasieren der Weg zum Sinn ist, dann darf doch dies nicht sich daran messen lassen, was denn die dichterische Schaffenskraft überhaupt an Fantasien, an Verbildlichungen dieses Prinzips zu Wege bringt. Der romantische Standpunkt radikalisiert das Schillersche Menschenrecht, vorhin erläutert, an dieser Kunst des Scheins, verabsolutiert das höhere Geltungsrecht der Fantasie durch die programmatische Erklärung, Aller Sinn würde sich im Fantasieren, im Stattfinden von Kunst schlechthin bewahrheiten. Es kommt zur Erfindung der Fantasie als Prinzip von Sinn. Das oberste Prinzip muss schlechterdings nichts Gegebenes, sondern ein frei gemachtes, ein erdichtetes, erdachtes Sein, um ein allgemeines metaphysisches System zu begründen, das von Freiheit anfängt und zu Freiheit geht. Das ist gedanklich zunächst dasselbe Unsinnszeug, wie schon bei Schiller die Rede des Geistes, vom Geist in seiner Freiheit, wo ja auch das Losmachen von jeder Objektivität, das sich Einhausen in der Welt des Scheines, das höchste Allgemeinheit, die höchsten ideellen Notwendigkeiten zu Wege gebracht hat. Aber hier, von diesem Romantiker, als Prinzip gedacht, der Sinn eingeführt als eine einzige Methode, in sich zu denken. Wir Fantasie. Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Diese Operation ist noch ganz unbekannt. Zunächst mal eine Richtigstellung, die ist überhaupt nicht unbekannt, die folgende Operation, die dann kommt. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Ich habe auch wieder eine Stelle gefunden, wo der Schiller an Goethe schreibt: Ist der Inhalt sehr poetisch bedeutend, so kann eine magere Darstellung und eine bis zum Gemeinen gehende Einfalt des Ausdrucks ihm recht wohl anstehen, da im Gegenteil ein unpoetischer, gemeiner Inhalt, wie in einem größeren Ganzen oft nötig wird, durch den belebten und reichen Ausdruck poetische Dignität erhält. Also zunächst mal, dieses Geschwätz ist nicht neu. Zweitens aber, wovon ist die Rede? Zunächst mal schon, die Welt muss romantisiert werden, ist von einem gedanklichen Prozess die Rede, in der sich ja noch Subjekt und Objekt gegenüberstehen. Romantisieren, so wie es hier bestimmt ist, Beginn des Zitats, allerdings ist eine gedankliche Bewegung, die darauf zielt, jede Differenz zwischen Subjekt und Objekt ideell zum Verschwinden zu bringen. Die auf sowas zielt wie eine letztlinige Identität beider, die Formulierung heißt ursprünglicher Sinn. Romantisieren ist also ein Denken, das sich beständig darin kritisiert, überhaupt noch von einer Differenz zwischen Subjekt und Objekt zu wissen. Dabei, dies ist die zweite Bedeutung von ursprünglich, dabei soll dieses Telos des Denkens gar nicht im Denken selbst existieren, das soll gar nicht stattfinden in ihm, es soll gar nicht seine ideelle Leistung sein, sondern die Idee ist, dass das Denken hierbei einer ihm selbst vorausgesetzten, einer außer ihm liegenden Gegebenheit entspricht. Es ist die Vorstellung, es hätte diesen irgendwann mal schon wohl dagewesenen, eben ursprünglichen Sinn anzupeilen. Andersrum gesagt, es ist die sehr widersprüchliche Prätension eines Ursprungssinns, eines letzten Sinns, als das, worauf das Denken hinaus soll, was es also schon vor und außer ihm gibt, obwohl dieser Sinn doch bloß durchs Denken zu haben ist. Also ist es das Postulat eines Sinnideals, eines ideellen Weltzusammenhangs, unabhängig davon, in welchen sinnhaften Gedanken er überhaupt begraben läge. Umgekehrt ist die Operation für das Höhere, das vergaß ich vorzulesen, umgekehrt ist die Operation für das Höhere, Unbekannte, Mystische, Unendliche. Dies wird durch die Verknüpfung logarithmisiert, es bekommt einen geläufigen Ausdruck. Romantische Philosophie, Lingua Romana, Wechselerhöhung und Erniedrigung. Dieses Romantisieren, ne, das dem Gemeinen einen hohen Sinn und dem Hohen einen gemeinen Sinn zusprechen. Dieses Sinnideal ist ein Gegenprogramm, ein erklärtes Gegenprogramm gegen jedes Urteil, das an irgendetwas, was es gibt, einen Unterschied festhalten will, das überhaupt etwas bestimmen will, das überhaupt noch etwas denken will, dass die Sachen so denken will, wie sie sind. Es wird angepeilt, das ist das Sinnideal, eine Identität in einer reinen Bestimmungslosigkeit, das Denken eines universellen Prinzips, das für alles gilt, genau dadurch, dass es für nichts gilt. Und dass darüber dem Individuum, das danach lächelt, eine Totalweltanschauung vermittelt, in der es sich selbst, das Subjekt, sich in eine Harmonie mit dem Weltganzen hinein imaginiert. Man kann so ein Ideal des Denkens verkehrt eben widersprüchlich aufbauen. Man kann es denken, das geht eben so. Einen Gedanken allerdings, der dieses Ideal erfüllt, den kann man sich nicht mal vorstellen. Entsprechend sind Romantiker, die dies als Programmatik ihrer Dichtkunst vertreten, mit ihrem Ideal schon selig und versichern pausenlos und methodisch, dass alles ihr dichterisches Trachten dem Erzielen dieses Hintersinns verpflichtet ist. Und eben darin besteht, die Welt, beziehungsweise was sie von ihr halten, beständig in den Weihrauch des Geheimnisses zu tauchen und umgekehrt aus jedem Ding das Geheimnis zu erblicken. Das Verräten, das Banalen, beziehungsweise das Wurzelziehen aus dem Geheimnisvollen. Kurz, in beiden Fällen ist es das Streben nach einer Verbildlichung des eigenen Sinnwahns, der sie pflegt, den sie pflegen. Der ganze Unfug dieser Position löst sich darin auf, Bilder denken zu wollen, von denen einerseits behauptet wird, in ihnen würde nicht weniger als der ganze Weltensinn offenbar, bei denen es sich andererseits bloß um solche handeln kann. Und das hat in der Romantik den Witz, dass da ein Bergmann, ein Bergarbeiter, als romantischer Philosoph daherkommt. Das heißt über den Beruf des Bergmanns, der Bergbau muss von Gott gesegnet werden, denn es gibt keine Kunst, der Beruf des Bergmanns, die ihre Teilhaber glücklicher und edler machte, die mehr den Glauben an eine himmlische Weisheit und Fügung erweckte und die Unschuld und Kindlichkeit des Herzens reiner erhielte als der Bergbau. Arm wird der Bergmann geboren und arm geht er wieder dahin. Er begnügt sich zu wissen, wo die metallischen Mächte gefunden werden und sie zutage zu fördern. Aber ihr blendender Glanz vermag nichts über sein lauteres Herz. Unentzündet von gefährlichem Wahnsinn freut er sich mehr über ihre wunderlichen Bildungen und die Seltsamkeit ihrer Herkunft und ihrer Wohnungen als über ihren alles verheißenden Besitz. Das ist der Philosoph unter Tage. Kannst du mir sagen, woraus Sie das? Heinrich von Ofterdingen. Und die anderen Zitate? Novalis. Novalis. Eine falsche, weil wiederum bloß diesen Standpunkt perfektionieren wollende Selbstkritik hat nicht lange auf sich warten lassen. Das wundersame Geheimnis des Lebens, der Welt, beziehungsweise was ja dasselbe ist, die Entdeckung der Welt als Geheimnis, nur immer bloß sagen zu wollen, nur immer zu prätendieren, dass dem so wäre, ohne da jemals einen gültigen poetischen Beweis dafür abgegeben zu haben, also das Stück Kunst produziert zu haben, was dann dafür steht und sagt, hier ist er, der Weltensinn, das Lebensgeheimnis. Das war ein als bald verspürter Mangel dieser Säule Transzendentalpoesie. Die erste Form der Kritik dieses Mangels hat folglich ernst gemacht mit dem Gebot der Romantiker, die Welt zu romantisieren, und es geschafft, die Welt höchst selbst als Geheimnis zu entdecken. Die haben sich programmatisch ganz zu Recht Realisten getauft, was ja so viel heißt, als dass man dem höheren Sinn der Welt unbedingt ansehen soll und ansehen muss, dass er auch wirklich der von der Welt ist. Ein programmatisches Zitat zur vereinfachenden Darstellung dieser Position, keine Literatur davon. So wie die Natur die allgemeinen Gesetze still und unaufhörlich, wie in der Natur die allgemeinen Gesetze still und unaufhörlich wirken und das Auffällige nur eine einzelne Äußerung dieser Gesetze ist, so wirkt das Sittengesetz still und seelenbelebend durch den unendlichen Verkehr der Menschen mit Menschen, und die Wunder des Augenblicks bei vorgefallenen Taten sind nur kleine Merkmale dieser allgemeinen Kraft. So ist dieses Gesetz, so wie das der Natur das Welterhaltende ist, das Menschenerhaltende. Das ist Stifter. Der erste Spruch. Man merkt schon wieder die Leier. Ne? So wie in der Natur die allgemeinen Gesetze still und unaufhörlich wirken und das Auffällige nur eine einzelne Äußerung dieser Gesetze ist. Das ist die berühmte Metaphysik des Milchtopfs bei Stifter, die darin besteht, dass er so wärmstens empfiehlt, doch das Erstaunen, was man so hat, wenn ein Vulkan ausbricht, ob der ungeheuren Gewalt, die sich da manifestiert, sich auch doch von diesem Standpunkt des Erstaunens und der Bewunderung gegenüber der Natur auch einem überschäumenden Milchtopf zuzuwenden, weil dort dieselbe Kraft am Walten sei. Von dieser Metaphysik hin zur Idylle der Moral ist in der Tat nur ein kleiner Schritt. Und so wie es hier programmatisch heißt, das menschenerhaltene Sittengesetz am Walten zu beaufsichtigen, zu beobachten, so war dann auch die Dichtung, das ist ein Idyllengesülze sondergleichen, die wundersame Welt des Bauernstandes kommt, die Reize des bourgeoisen Familienlebens, Gut und Böse, die Welt der bürgerlichen Moral in friedlicher Koexistenz, prototypisch der und ewig passende Spruch, ja, es ist ein weites Feld. Die zweite Form, die tatsächlich Welt, oder was man meint, was sie wäre, als den praktischen Nährboden ihrer Idealisierung durch die Poesie zu entdecken, hat sich an die Seite des Kunstideals erinnert, wonach alle Idealisierung doch wohl bloß eine ist, die dem freien und sittlichen Ideal des Humanums verpflichtet ist. Und die hat, diese Erinnerung, hat aus einigen damals gängigen Zeitgeistparolen, Freiheit, Demokratisierung und so weiter, den Auftrag abgelauscht, sich als Vertreter aus der Welt des schönen Scheins verpflichtet wissen zu wollen. Auch hierzu ein Zitat, ich sage ja gleich von Wienbarg. Er redet jetzt, was gegenüber Goethe und den Altvorderen nun die Pflicht der Poesie sei. Es geht um den Geist der Zeit, der unsichtbar über allen Köpfen waltet und des Schriftstellers Hand ergreift und schreibt im Buch des Lebens mit dem ehernen Griffel der Geschichte. Die Dichter und ästhetischen Prosaisten stehen nicht mehr wie vormals allein im Dienst der Musen, sondern auch im Dienst des Vaterlands und allen mächtigen Zeitbestrebungen sind sie Verbündete. Ja, sie finden sich nicht selten im Streit mit jenem schönen Dienst, dem ihre Vorgänger huldigten. Sie können die Natur nicht über die Kunst vergessen machen. Sie können nicht immer so zart und ätherisch dahinschweben. Die Wahrheit und Wirklichkeit hat sich ihnen zu gewaltig aufgedrungen und mit dieser, das ist ihre Schicksalsaufgabe, mit dieser muss ihre Kraft so lange ringen, bis das Wirklichkeit, das Wirkliche nicht mehr als das Gemeine, das dem Ideellen feindlich entgegengesetzte ist. Dieser Standpunkt hat neben einer Fülle von programmatischen Erklärungen dieser Art 2 bis 3 erfrischende Polemiken gegen unliebsame Zustände dieser Zeit, also Stellen, wo der Heine ordentlich, ein wenig ordentlich gegen die Pfaffen hetzt und auch den Goethe anschifft und sagt, da trifft er was, er sagt über den Goethe, die Natur wollte wissen, wie sie aussah und sie erschuf sich Goethe. Und die hat auch dazu geführt, dass die wirkliche Welt als Zitat die Welt der Fantasie bereicherte und, wie angekündigt, glatt die Polemik sich gefallen lassen musste, ihrer Idealität nicht zu entspringen. Diese aufmerksamen Beobachter des Zeitgeschehens von der Warte der Kunst aus haben auch den Proletarier entdeckt, aber natürlich nicht als Klasse, sondern als Zeuge der zeitgemäß anstehenden poetischen Wahrheit. Ich will mich dazu auf die Wiedergabe auch eines Klassikers beschränken, der hierzu Folgendes sagt. Das ist jetzt Friedrich Engels über einen dieser Poeten namens Karl Beck. Der hat ein Lied verbrochen mit der Überschrift Lieder vom armen Mann und Engels erläutert über diese. Die Lieder vom armen Mann beginnen mit einem Liede an ein reiches Haus. Ich zitiere die Überschrift, die heißt An das Haus Rothschild. Gleich in der Ouvertüre konstatiert er, der Dichter, eine kleinbürgerliche Illusion, dass das Gold nach Rothschilds, Zitat, Launen herrscht. Eine Illusion, die eine ganze Reihe von Einbildungen über die Macht des Hauses Rothschilds nach sich zieht. Nicht die Vernichtung der wirklichen Macht Rothschilds, der gesellschaftlichen Zustände, worauf sie beruht, droht der Dichter. Er wünscht nur ihre menschenfreundliche Anwendung. Er jammert, dass die Bankiers keine sozialistischen Philanthropen sind, keine Schwärmer, keine Menschheitsbeglücker, sondern eben Bankiers. Beck besingt die feige, kleinbürgerliche Misere, den armen Mann, den pauvre honteux, den verschämten Armen steht unten, mit seinen armen, frommen und inkonsequenten Wünschen, den kleinen Mann in allen seinen Formen, nicht den stolzen, drohenden und revolutionären Proletarier. Naja. Die Drohungen und Vorwürfe, womit Beck das Haus Rothschild überschüttet, wirken allem guten Willen zum Trotz noch burlesker auf den Leser als eine Kapuzinerpredigt. Sie beruhen auf der kindlichsten Illusion über die Macht der Rothschilds, auf einer gänzlichen Unkenntnis des Zusammenhangs dieser Macht mit den bestehenden Zuständen, auf einer vollkommenen Enttäuschung über die Mittel, welche die Rothschilds anwenden mussten, um eine Macht zu werden und um eine Macht zu bleiben. Der Kleinmut und der Unverstand, die weibliche Sentimentalität, die jämmerliche, prosaisch-nüchterne Kleinbürgerlichkeit, welche die Musen dieser Leier sind, tun sich vergebens Gewalt an, um fürchterlich zu werden. Sie werden nur lächerlich. Ihr forcierter Bass schlägt beständig in ein komisches Falsett um, ihre dramatische Darstellung des gigantischen Ringes, eines Enceladus, bringt es nur zu den possierlichen Gliederverrenkungen eines Hampelmanns. Zitat: Nach deinen Launen herrscht das Gold, o wär dein Werk so schön, o wär dein Herz so groß wie deine Macht. Abschlusskommentar von Engels: Es ist schade, dass Rothschild die Macht und unser Dichter das Herz hat. Er zitiert: Werden sie beide vereint, wäre es für die Erde zu viel. Ich will im Fortgang bei dieser Abteilung der poetischen Wahrheit bleiben. Nicht, weil zu erwarten steht, dass die jemals etwas Brauchbares in Sachen Wahrheit liefern würde, aber weil sich an ihrer Fortentwicklung ein wenig demonstrieren lässt, was für ein Verhängnis dieses ideelle Programm, die Welt vom Standpunkt der Kunst aus kommentierend zu begleiten, in sich birgt, je mehr es prätendiert, auf Fragen einzusteigen, die alle Menschen, und zwar jetzt nicht mehr bloß im Namen der reinen Idealität, sondern mit der Prätention im Namen der Praxis angehen sollen. Hierzu als erstes die Naturalisten, wir sind jetzt in der letzten Abteilung, Römisch 5. Das soziale Drama unterscheidet sich vom herkömmlichen bürgerlichen Trauerspiel vor allem dadurch, dass es nicht bloß Honoratioren, also Pfarrer, Kommerzienräte, Sekretärs oder Leutnants, sondern auch den vierten Stand auf die Bühne bringt. Zweitens dadurch, dass es in tieferem Ermessen der Motive auch die physiologische und pathologische Seite des Charakters zu beleuchten und anstelle der abgedroschenen Spießbürgerkonflikte die großen Geisteskämpfe der Wirklichkeit auf die Bühne zu bringen sucht. Endlich dadurch, dass es den konventionellen Theaterjargon durch die Sprache des Lebens ersetzt. Kaum ist der vierte Stand auf der Bühne, wird er wieder charakterlich seziert, wird die Errungenschaft, die kapitalistische des Poetarias, als Charakter ausgedeutet. Als der ist er, so sehen Künstler eben das immer, wiederum aufzufassen als Ensemble höherer Geistigkeit, die Kunst der Dichter in ihn hineingelegt hat. Bemerklich ist, dass diesmal, es ist ja schon später geworden, der Geist ist auch außerhalb der Kunst fortgeschritten, diese geistigen Prinzipien sich zusammensetzen aus dem weltanschaulichen Unfug, den wissenschaftliche Zweige mittlerweile schon produziert haben. Die haben schon, unabhängig vom Dichter, jeder Fachbereich für sich, Prinzipien geistiger Determiniertheit des Menschen ersonnen, und der Dichter findet in denen die Fundgrube, um sich sein Charakterbild zurechtzuschnitzen. Da feiern dann, hier ist das Zitat, die psychologischen und die pathologischen und physiologischen Determinanten des Charakters, da feiern dann alle Spielarten des damals frisch aufgekommenen Rassismus, des Sozialdarwinismus, ja, der Erblichkeit von Alkoholismus, der Vererbung von Armut durchs Milieu übrigens auch, im Prinzip die Konstruktionen, Weltanschauungskonstruktionen, die ja heute ihrem Grundbestand noch schwer geglaubt werden. Ja, und die erfahren ihren Auftritt auf der Bühne. Die Sprache des Lebens, die hier zitiert ist, ja klar, der wunderbar revolutionäre Dichter Hauptmann, der war eben genau darin revolutionär, dass er diesen ekelhaften schlesischen Dialekt auf die Bühne zerrte. Und er hat von seinem Stück, das er sollte ursprünglich De Waber heißen, als man ihn angefahren hat und ein wenig ihn angemacht hat, ob nicht das nicht ein bisschen zu viel des Guten wäre, und er hat sich dann kommentierend auf das eingelassen, was dieses Stück sollte. Und er hat halt gesagt, da muss ich jetzt gar nicht mehr viel kommentieren, er hat sich so ungefähr ähnlich ausgedrückt. Die Weber, ja, das sind so Sinnbilder, das sind Allegorien davon, dass hienieden in diesem Jammertal menschliche Not manchmal ganz schön gewaltig ist. Und er hat soziales Elend in der Absicht auf die Bühne gezerrt, um die religiöse Botschaft vom menschlichen Jammertal auf Erden vorzustellen. Es ist halt so, dass Dichter sich außer ihren idealistischen Vorstellungen auch dann nicht und dann erst recht nicht, wenn sie ihrem Vorhaben nach aufs wirkliche Leben einsteigen und im Elend herumstochern, zu irgendeinem Begriff von irgendwas machen und nie darauf verfallen, ihren billigen Vorwurf des Idealismus, das Monieren, die Welt wäre so furchtbar unideal, irgendwann mal sein zu lassen und die Folge zu ziehen, dass es ja dann wohl in dieser Welt um was anderes geht, wenn die schon eine einzige Widerlegung ihres idealistischen Ansinnens ist, sondern dass sie stets zufrieden waren, diesen moralischen Vorhalt gemacht zu haben. Ein weiteres Beispiel dafür, die soziale Frage als Inspirationsquelle für Kunst zu verwenden, ist der Brecht. Bei dem will ich bezüglich des Unfugs mit dem Belehrungsanspruch der Kunst ernst zu machen und hier vorzugsweise für die gerechte Sache des Sozialismus zu agitieren mittels Kunst, mich auf drei Punkte beschränken. Der erste ist der Hinweis darauf, dass natürlich auch der Kommunist, Sozialist Brecht den Glauben an die Zauberkraft der poetischen Wahrheit nie hat fahren lassen. Er hat Zeit seines Lebens null Kritik am schillerschen Idealismus gehabt, sondern den Standpunkt diesem Idealismus gegenüber vertreten. Es kommt genau heute, wo das wirkliche Elend zuschlägt, schwer darauf an, die schillersche idealistische Position der Freiheit, so hat er sich ausgedrückt, zu aktualisieren. Er hat die Auffassung gehabt, der wertvolle Stoff der klassischen Dichtkunst, der müsste, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die waren ihm wohl zu abseitig, aktualisiert werden, der müsste in Formen gebracht werden, die einen politisierten Zeitungsleser unmittelbar ins Gemüt fahren. Das kommt daher, dass er natürlich in Sachen Sozialismus, also hinsichtlich seines politischen Standpunkts, eine entsprechend verkehrte Kritik an dem Kapitalismus schon hatte, den er vorfand. Er hat sich sehr leicht gemacht, moralisch, das Elend, was er vorfand, gedeutet als, ja, hier sehe ich doch wieder den praktischen und sinnfälligen Beweis dafür, dass es der Welt an ihrer Idealität gebricht. Er hat es geschafft, zum Beispiel dem Schiller sein Don Carlos zu vergleichen und dessen Leiden an der Freiheit zu kontrastieren mit einem Elendsbericht aus Chicago und zu sagen, Elend, da sehe ich Leiden an wirklicher Unfreiheit und deswegen kann ich nicht mehr an Schillers Freiheit glauben. Insofern zu dieser moralischen Deutung seiner Umstände, der sozialen Frage, als hier verstößt doch die bürgerliche Welt gegen ein Prinzip, was ihrer Sache nach doch heilig ist, Freiheit. Eine ist, die den moralischen Standpunkt, den er vorfindet, nie verlässt, ist in dieser moralische Standpunkt, also das Gerechtigkeitssinnieren der bürgerlichen Moralisten, das Befinden über die Welt als eine Welt der Ungerechtigkeit, ein Dokument dafür gewesen, dass objektiv und nicht bloß in der Schillerschen oder in seiner Idee die Welt eine ist, die praktisch auf dem Weg ist, hin dorthin, wo sie sich in Übereinstimmung mit dem Ideal erweist. Das hat ihn dazu inspiriert, eine Theaterwelt nach genau diesen Maßstäben des moralischen Sinnierens nach Gut und Böse vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus zurechtzuzimmern, durchaus in der Absicht, das Publikum, das er so ansprach, aufzuhetzen, dazu anzuhalten, es möge, naja, der Brecht ist so ein bisschen revisionistisch, es möge die Welt verändern mit dem Argument, eine Veränderung ist möglich. Herauskommt in der Tat das Typische, einen moralischen Standpunkt, den es gibt, wird Anschauungsmaterial präsentiert, auf das er sich innerhalb der Maßstäbe, die ihm schon längst vertraut sind, spielerisch betätigt. Zweiter Punkt zu Brecht, genau das, dass er eigentlich objektiv nichts mehr gemacht hat oder nicht mehr inszeniert hat, als seinem Publikum Erbauungsmaterial für das Sinnieren nach Gerechtigkeit zu liefern. Das hat den Brecht dazu veranlasst, sich in einer ziemlich bezeichnenden Weise erneut zu dem Glauben an die Zauberkraft namens Kunst zu bekennen. Er hat sein Theater um diesen berühmten V-Effekt bereichert und genau das, was sich beim Vergnügen bei seinen Stücken eingestellt hat, affirmativ korrigiert. Da sitzt man im Stück und da passiert irgendwas, entweder einer schiebt ein Plakat vorbei oder ein Sprecher tritt auf oder irgendwas verfremden, deshalb V-Effekt. Da wird dem Publikum mitgeteilt, habt ihr denn begriffen, dass das, was euch jetzt so vergnügt, etwas ganz anderes ist? Habt ihr die Lehre daraus gezogen? Die geht euch an und so zu. Das Publikum erbaut sich dabei oder erfreut sich darin, den gesamtgesellschaftlichen Maßstab gut und böse Charaktere, also Kapitalisten und die armen Guten, zu entdecken. Ist aber wegen die spannend aufgemachte oder nicht, das Geschmackssache wohl, Handlung verwickelt. Und dann setzt Brecht drauf, diese Stellung des Publikums, die er überhaupt erstmal in die Wege leitet, einerseits zu korrigieren, andererseits zu unterstützen. Ihr liegt Gold richtig in eurem Vergnügen, bloß begreift, dass dies was anderes ist. Dritter Punkt, das ist die von Brecht gelieferte Interpretation des von ihm angezettelten Unsinns als objektive Ohnmacht. Hierzu bloß ein Hinweis, es gibt von ihm das Zitat, das gegen ihn gespritzte Gift verwandelt der Kapitalismus in Rauschgift und genießt es. was schon wieder ein schönes, aber verkehrtes Bild ist. Die bildmäßige Anreicherung eines moralischen Standpunkts der Gerechtigkeit ist eben keine Widerlegung, sondern die Bestätigung eines Fehlers, der darin besteht, die Welt mit falschen Maßstäben des praktischen Zurechtkommens zu deuten. Das ist insofern auch ein Genuss per se und nie und nimmer Gift. Der Witz mit dem Genuss der Bourgeoisie, dazu auch noch was. Der brechtsche Unsinn. Die Idee einer sozialistischen Revolution umzumünzen in die Revolutionierung des Theaters, die hat in der Tat bloß dazu getaucht, dass dann, wenn der Brecht am Spielplan ist und ganz normale bürgerliche Normaldenker, die ja wissen, was vom Kommunismus zu halten ist, schauen vorbei, tatsächlich dazu kommen, dem kommunistischen Standpunkt, eben wie der Brechtschen Inszenierung, so etwas wie ein abzugewinnen. Sie stellen sich hin und würdigen die Veranstaltung zu Recht als interessantes Theater, welches auf den ansonsten verödeten Kommunismus wohl ein wenig abfärbt und für die 3 Stunden, die es da so bunt zugeht, als zwar objektiv abgeschmackte, abgelutschte, aber jetzt für den Abend durchaus interessante Idee durchgehen lässt. Ab Brecht tobt der Klassenkampf in der Tat zur Erbauung der Bourgeoisie. Und wie das geht, dieser unnachahmliche Korrespondent der Süddeutschen Zeitung berichtet. Er hat das Pech gehabt, in einer Aufführung gewesen zu sein, wo der Inszenierer Brechts Verfremdungseffekt nochmal verfremdet hat und dem Publikum die Stühle vorenthalten hat. 3 Stunden lang im Theater stehen, es blieb keine Wahl, na klar. Eine Zumutung, aber sie hatte Funktion. Das eigene Gewicht in immer kürzeren Abständen von einem Bein aufs andere verlagernd, entdeckte ich, dass die Sache, die da szenisch verhandelt wurde, mich und jedermann wider Erwarten tatsächlich ganz direkt anging. Und die wechselnden Nebenleute, ähnlich gequält die Stunden überstehend, merkten es auch. Das ist keineswegs selbstverständlich bei Bertolt Brechts Heiliger Johanna der Schlachthöfe, dieser jetzt schon ein halbes Jahrhundert alten Attacke auf das kapitalistische Wirtschaftssystem. Abschließend noch 2 Formen. Vom dichterischen Standpunkt aus kritisch auf Stunden des nationalen Schicksals einzusteigen. Beispiele streng deutschen Kulturgeistes. Der eine, Heinrich Mann, hat eine ästhetisch veredelte, politisch-idealistische Deutung des Umstands, dass ein Staat einen Krieg auch mal verlieren kann. Seine Behauptung zu Weltkrieg Nummer 1 heißt: Krieg verloren, weil der Staat nicht auf Geist von klassischem Adel gegründet war, die Gewalt nicht in der Gewalt im hohen Geist ihre Grundlage hatte, sondern eben bloß Gewalt war. Das Zitat Heinrich Mann. Aber was ist Recht? Nein, fangen wir mal an. Was ist Macht, wenn sie nicht Recht ist? Das tiefste Recht, wurzelnd in dem Gewissen erfüllter Pflicht, erkämpfter Ideale, erhöhten Menschentums. Ein Reich, das einzig auf Gewalt bestanden hat und nicht auf Freiheit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Ein Reich, in dem nur befohlen und gehorcht, verdient und ausgebeutet, des Menschen aber nicht geachtet ward, kann nicht siegen. In der Deutung des Schöngeistes geht Macht in Ordnung und ist notorisch nicht klein zu kriegen, wenn sie daherkommt in einer Berufung auf höhere ideelle Titel. Wenn sie von sich reklamiert, dass sie bloß der Dienst an einem höheren Auftrag ist. Und dieser schönfärberische Titelreigen, Menschenrecht, Freiheit und so weiter, den man ja von heute kennt, ist in der Auffassung dieses Schöngeistes die Erfolgsgarantie der Gewalt, die sich dann wohl, die Gewalt in das zu tun, gemäß ihren Zwecken und Interessen durchsetzt. Die kümmern ihn nicht. Soweit die Position, jetzt die Kunst. Die geht üblich, wie wir das schon kennen. Heinrich Mann stützt sich aus diesem politischen Idealismus eine Figur des Untertanen zurecht. Ja, und wie wir es auch schon kennen, diese Figur ist als Charakter Untertan eine einzige Allegorie der manchen Idee von der Abwesenheit von Menschentum als Urquell für das Versagen der Zwecke, die die Gewalt hat. Er ist keine echte Persönlichkeit, keine echte Gesinnung und ein einziger Operettennationalismus. Beispiel: Wie er, sagte Buck, das ist der Gegenspieler dieses Untertanen, waren zu jeder Zeit viele, Tausende, die ihr Geschäft versahen und eine politische Meinung hatten. Was hinzukommt, denn jetzt kommt der Typus Untertan und ihn zu einem neuen Typus macht, ist einzig die Geste, das Prahlerische des Auftretens, die Kampfstimmung einer vorgeblichen Persönlichkeit, die Gesinnung trägt Kostüm, Reden fallen wie von Kreuzrittern, indes man Blech erzeugt oder Papier, und das Pappschwert wird gezogen für einen Begriff wie den der Majestät, den doch kein Mensch mehr außer in Märchenbüchern ernsthaft erlebt. Die Vorstellung dieses negativen Pappkameraden eines Edelcharakters Typus Wallenstein, die gilt in der Tat noch immer als messerscharfe Einsicht und Kritik am Untertanen, allerdings auch bloß bei den demokratischen Untertanen mit Bildung. Die pflegen dazu genießen ihre eigene Auffassung von sich, dass sie eben wegen der Titel Freiheit, Menschenrecht und so weiter bei der richtigen Veranstaltung Bundesrepublik mitmachen. Daran merkt man auch, wie nützlich Bildung ist. Das andere Beispiel, Günter Grass, hat den nächsten verlorenen deutschen Krieg verarbeitet. Und der hat aus der bundesdeutschen Staatsideologie bezüglich der Rechtsnachfolgerschaft zum Faschismus, also dem feststehenden Dogma, was ist der Faschismus, böse, ein Rätsel, eine einzige Frage, wie er es dazu kommen konnte, plus Frage, ja, wie konnten die Leute da nur mitmachen, der hat aus dieser Ideologie nun nicht einen allegorischen Zeigefinger geschnitzt, sondern gestaltet die politische Ideologie desselben Inhalts eben unmittelbar poetisch aus. Seine Ideologie nach 1945 und nach dem Zusammenbruch Deutschlands heißt, Zitat von Günter Grass: In gefärbten Uniformstücken standen wir früh reif zwischen den Trümmern. Wir waren skeptisch und fortan bereit, jedes Wort zu prüfen und nicht mehr blindlings zu glauben. Jede Ideologie prallte an uns ab. Dies ist die Kundgabe von Grass. Erstens, dass er, Grass, sich von Hitler in seinem guten Glauben an Deutschland verraten sieht. Und zweitens, diesen guten Glauben eine neue Begeisterung für seine neue Heimat Bundesrepublik Deutschland auch noch nicht wiederhergestellt sieht. Letzteres, die glückselige Parteinahme für die Bundesrepublik und ihre Idee, ist, wie man weiß, dem Grass im Laufe der Zeit vortrefflich gelungen. Doch erstmal hat er sich von seiner politischen Ideologie inspirieren lassen als Poeten. Die Kritiklosigkeit dieses Mannes gegenüber dem Faschismus, die sich dessen gelingen, als, Zitat von Grass, Lust am Faschismus imaginiert und ihn so zu einem einzigen Mysterium verrätselt hat. Zweitens, aber auch die Kritiklosigkeit an dem Rechtsnachfolgerstaat, der eben bloß, dies der höllischste Einwand eines Grass, geistig noch nicht so recht die anheimelnde Neuheimat darstellt. Diese beiden Versatzstücke hat er in ein zeitgeschichtliches Gemälde getaucht und in seiner Blechtrommel 30 Jahre lang deutsche Zeitgeschichte und die Kontinuität des Anpasslertums des deutschen Bürgers aus der Perspektive einer skurrilen Gegenfigur heraus, dieser famose Oscar, eben zu einem einzigen Rätsel gestaltet. Dies geht, indem man einen dreijährigen Oscar charakterlich teils gemein, teils genial, nihilistisch, gewitzt, schuld, halt alles, je nachdem, mit dem Wachsen als Protest gegen die Erwachsenenwelt aufhören lässt, ihn mit einer Kindertrommel ausstattet und einfach allerlei Banales, Befremdliches, Unerklärliches, aber auch Stinknormales und Gewöhnliches erleben lässt aus dem Reich, dem Dritten Reich und aus dem Bundesdeutschen. An der Stelle, bis zu der ich das Buch gelesen habe, kommt vom Autor dankenswerterweise eine Verstehensbrücke, wie das alles irgendwie zu verstehen, auf jeden Fall nicht zu verstehen sei. Da heißt es, naja, das ist die Geschichte, dieser kleine Oscar mit der Trommel hat so Nazi-Aufmärsche mit seiner Trommel Verwirrung gebracht. Die haben dann plötzlich angefangen, Charleston zu tanzen und, ach ja, längere Zeit lang, genau gesagt bis zum November 38, habe ich mit meiner Trommel unter Tribünen hockend, mehr oder weniger Erfolg beobachtend, Kundgebungen gesprengt, Redner zum Stottern gebracht, Marschmusik auf Choräle in Walzer und Foxtrot umgebogen. Heute als Privatpatient einer Heil- und Pflegeanstalt, da das alles schon historisch geworden ist, zwar noch immer eifrig, aber als kaltes Eisen geschmiedet wird, habe ich den rechten Abstand zu meiner Trommelei unter Tribünen. Nichts liegt ferner, als in mir wegen der 6 oder 7 zum Platzen gebrachten Kundgebungen 3 oder 4 aus dem Schritt getrommelten Aufmärsche und Vorbeimärsche nun einen Widerstandskämpfer zu sehen. Das Wort ist reichlich in Mode gekommen. Vom Geist des Widerstands spricht man von Widerstandskreisen. Man soll den Widerstand sogar verinnerlichen können. Das nennt man dann innere Emigration. Ganz zu schweigen von jenen bibelfesten Ehrenmännern, die während des Krieges wegen nachlässiger Verdunkelung der Schlafzimmerfenster vom Luftschutzwart eine Geldstrafe aufgepumpt bekamen und sich jetzt Widerstandskämpfer nennen. Männer des Widerstands. Wir wollen noch einmal einen Blick unter Oskars Tribünen werfen. Hat Oskar den was vorgetrommelt? Hat er, dem Rat seines Lehrers Bebra folgend, die Handlung an sich gerissen und das Volk vor der Tribüne zum Tanzen gebracht? Hat er dem so schlagfertigen und mit allen Wassern gewaschenen Gauschelungsleiter Löbsal das Konzept vermasselt? Hat er an einem Eintopfsonntag im August des Jahres 35 zum ersten Mal und später noch einige Male bräunliche Kundgebungen auf einer zwar weiß-roten, dennoch nicht polnischen Blechtrommel wirbelnd aufgelöst? Das alles habe ich getan, werden Sie zugeben müssen. Bin ich der Insasse einer Heil- und Pflegeanstalt deshalb ein Widerstandskämpfer? Nein, ich muss diese Frage verneinen und bitte auch Sie, die Sie nicht Insassen von Heil- und Pflegeanstalten sind, in mir nichts anderes als einen etwas eigenbrödlerischen Menschen zu sehen, der aus privaten, dazu ästhetischen Gründen, auch seines Lehrers und so weiter, beherzigen Farbe und Schnitt der Uniformen, Takt und Lautstärke der auf Tribünen üblichen Musik ablehnte und deshalb auf einem bloßen Kinderspielzeug einigen Protest zusammentrommelte. Ich habe mich, also man hat mir zugetragen, das Stück, wenn es dann so weitergeht, wäre aufgrund der poetischen Intention des Mystifizierens des Dritten Reiches, des Verklärens der Lebensumstände damals zu einem einzigen Rätsel, zu einem objektiven, unerklärlichen vielleicht in seinen Bildern noch einigermaßen erträglich manchmal. Jedenfalls, ich will es nicht beurteilen, will es auch niemandem zur Lektüre empfehlen. Jedenfalls gilt das nicht von seinem Urheber, der ja als zu Ehren gelangter Dichter herumläuft, als Kulturfußnote zum Geschehen des Imperialismus, eine einzelne Wortmeldung ist, ein einziges gutes Gewissen, worüber was angezettelt wird, einsteigt und vertritt, dass ihm krass als Mitglied des freien Westens dies oder jenes schwer zu bedenken gibt. Und er meint, gerade weil auch der freie Westen die hohen Titel für sich reklamiert, Menschenfreundlichkeit und sonst was, müsste er das Maul aufreißen und das gute, übernationale, gute Gewissen spielen. Das ist eine enorm widerliche Kreatur. Die Christa Wolf, die steht zwar auf der Gliederung, aber ich will die nicht mehr machen. Das ist ein ganz trostloses Zeug, das Buch. Ich lese da einfach den Klappentext hinten. Der Tag ist makellos geblieben bis zu seiner letzten Minute. An diesem Tag kommt die Nachricht aus Tschernobyl in einem kleinen Dorf in Mecklenburg an. An diesem Tag muss der Bruder der Erzählerin sich in der fernen Stadt einer Hirnoperation unterziehen. Das ist alles gleich wesentlich, merken wir sofort. An diesem Tag kommen Besucher auf den Spuren alter Kriegserinnerungen in den Ort. An diesem Tag will der alte Nachbar ein paar Saatkartoffeln in den Boden kriegen. An diesem Tag soll man eigentlich nicht im Garten arbeiten. Störfall ist Christa Wolfs Antwort auf eine nicht zu beantwortende Frage. Was ist an diesem Tag im April 1986 mit den Menschen geschehen? Man merkt, die Kunst des Zeitgestehens besteht wesentlich darin, die einfache Antwort, ein wenig verseucht sind sie worden, nicht zu sagen, stattdessen dieses Zeitereignis sofort als philosophisches Programm, als philosophische Grundsatzfrage zu verrätseln, die Frage aufzustellen, ja, was heißt denn das für unser Leben überhaupt, inwieweit sind wir betroffen? Und dann geht das Buch los, in dem ein Lebensschicksal von sich zum Besten gibt, wie es im Garten pflanzen, in der Küche und den ganzen Scheiß, wie es sich so seine welteigenen Zufriedenheit zurechtgeschnitzt hat und durch dieses Zeitereignis, Tschernobyl, tatsächlich in den guten Glauben an die heile Welt erschüttert wird. Abschließend und zusammenfassend zwei Stellungnahmen zu dem verhandelten Gegenstand, 300 Jahre bürgerliche Kunst, allerdings höchst affirmativ und darin ihrerseits wiederum sehr bezeichnend. Der Schlaumeier Goethe. Die literarische Welt hat das eigene, dass in ihr nichts zerstört wird, ohne dass etwas Neues daraus entsteht, und zwar etwas Neues derselben Art. Es bleibt in ihr dadurch ein ewiges Leben. Sie ist immer Greis, Mann, Jüngling und Kind zugleich. Und da, wo nicht alles, so doch das meiste bei der Zerstörung auch erhalten wird, so kommt ihr kein anderer Zustand gleich. Das macht auch, dass alle, die darin leben, eine Art von Seligkeit und Selbstgenügsamkeit erfahren, von der man auswärts keinen Begriff hat. Es ist dem Grundsatz, dem Grundgedanken, der Grundvorstellung nach so verkehrt gar nicht, wenn auch die Bilder, also mit dem Greis, mit dem Mann und so weiter, die Sache bloß wieder verrätseln und nicht treffen. Es ist schon so, dass diese literarische Welt des Scheins immer an demselben strickt, nämlich das Gute, das Sittlich, Moralische, geistige Hohe, sich als wirklich zusammen zu fantasieren und die so vorgestellte Befriedigung des eigenen Interesses, der moralischen Maßstäbe, des eigenen Sinnbedürfnisses, des eigenen Menschenbildes zu genießen. Richtig ist auch, dass dieser Genuss für die, die ihn fabrizieren wollen, hat man eben von dieser höheren Sorte des Genusses an menschlicher Moralität keinen Begriff. Noch lange nicht selig machend allerdings und groß, sondern eher banal und trostlos, ist jedoch die gedankliche Operation, die in diesem Zirkel haust. und sich in ihm ausspinnt und sich ewig immer neue Formen zusammensucht. Sich eine höhere Sinnhaftigkeit, im Regelfall übrigens immer die glückselig machende Sittlichkeit oder Bilder derselben, aber auch einen sonstigen Sinn höherer menschlichen Art, eine Harmoniewelt auszudenken, die für sich selbst genommen in keiner Weise eine Überprüfung standhält, ist schon blöd. Sich diese Sinnhaftigkeit auch nur verlebendigt, anschaulich gemacht und so genießerisch eingängig machen zu wollen, ist erst recht blöd. Deswegen ist die zweite Stellungnahme zu dieser geschlossenen Anstalt Kunst, die ich bloß noch anzitieren will, die von Adorno kommt und die heißt, nach Auschwitz ist Dichten nicht mehr möglich, erst einmal bodenlos übertrieben. Wieso soll denn ausgerechnet dieser Quatsch nicht mehr möglich sein? Zweitens aber, wenn Auschwitz, was ja stehen soll für das größte Menschheitsverbrechen, wo je gab, die Kunst als hier der Prätension nach das ideelle Gesamtgewissen der Menschheit zum Verschweigen bringen soll, und dieses Gewissen lustigerweise, das soll noch jedem kleinen lyrischen Einfall entspringen, dann belehrt dieser elitäre Moralismus auf seine Weise über das Verhältnis, in dem die Kunst zum Rest der Welt stehen soll. Erstens ist dieser Rest der Welt, worunter die wirkliche fällt, ohnehin noch, vor Auschwitz sowieso, aber im Prinzip auch immer, ein einziges Angebot und ein einziger Anlass, schön besungen zu werden von der Kunst. In ihrer angeblichen Idealität stur bespiegelt zu werden, gleichgültig gegenüber allem, was objektiv, was wirklich in ihr stattfindet. Zweitens, da die Kunst die geistige Instanz ist, die so entscheidet über die prinzipielle Haltung des Einverständnisses gegenüber dem Gang der Welt, um den man sich nach der Seite hin, was er ist, nicht kümmert, die einzige ist, die dieses Einverständnis zu Wege bringt, ist sie auch die einzige, um von dieser Instanz aus und auch immer im Namen des Gelingens der idealen Welt nicht Einverständnis zu reklamieren. Das hat auch der junge Böll schon gewusst, das getreuliche Echo auf diese Parole und über den Faschismus vermerkt, ihm ist nicht mal eine halbe Seite Prosa gelungen. Kunstliebhaber sind folglich nicht nur darauf hinzuweisen, dass ihre Liebhaberei mit allerhand theoretischem Unsinn verknüpft ist und ohne den gar nicht geht, sondern dass sie auch den praktisch ernstzunehmenden Fehler begehen, im kritischen Messen von allem und jedem nach den Maßstäben und Wesentheiten, die der ästhetische Geschmack so kennt, allen tatsächlichen Maßstäben gegenüber herzerfrischend gleichgültig mit dem höchst unwichtigen Gesichtspunkt zu Leibe zu rücken, ob die es einem recht machen. Dazu ist die Welt nicht eingerichtet und das ist keine romantische Parole, sondern die Kritik des Idealismus. Soweit wäre ich fertig.